1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zunächst hier ausschließlich bei 1 Live im Radio und um 10 nach kommt das WDR Fernsehen dazu. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Trucker-Geschichten. Ich möchte gerne mit LKW-Fahrern sprechen über das Leben auf der Straße und über ihren Alltag, über schwere Unfälle, Sex an Raststätten, Zoff auf der Autobahn, Eheprobleme zu Hause, ungewöhnlichen Erlebnissen in fernen Ländern und gerne vielleicht auch mit der einen oder anderen Trucker-Braut. Das wäre interessant, das wäre schön. 0800 220 5050. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe, denn ich weiß ja, dass viele Jungs in den Autos uns nachts allnächtlich immer zuhören. 0800 220 5050 oder meldet uns domian@wdr.de. So, und der erste Anrufer gleich ist eine Frau. Da bin ich aber gespannt. Jana, 30 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Jana, zum Thema Trucker-Geschichten. Ja. Warum? Mein Vater ist Trucker, aber LKW-Fahrer, gibt es da einen Unterschied? Ja, wo ist der Unterschied? Also ich habe mir sagen lassen, Trucker sind die, die nur gerade ausfahren können. Ach so. Ich kann so sein, dass jetzt viele schimpfen werden, aber das sagt man so. Also demzufolge wäre Trucker ein Schimpfwort? Nee, würde ich jetzt so auch nicht sagen. Das ist so untereinander. Also mein Vater ist halt LKW-Fahrer und er mag das nicht, wenn andere LKW-Fahrer ihre Autos so schmücken. Also ich meine, ich habe da nichts dagegen, aber für ihn ist das halt nur ein Gefährt und Übernachtung und andere machen da draus halt ein richtig heimisches kleines Wohnzimmer und wahrscheinlich liegt da der Unterschied. Wo und welche Routen fährt dein Vater? Überall, also international und deutschlandweit. Das fing damit an, dass er halt immer so Westdeutschland und Süddeutschland angefahren hat, Berlin auch teilweise. Ja. Und dann fing das an, dass er ins Ausland musste. Italien, Schweden, Norwegen, Und das heißt, auch als du noch Kind und Jugendliche warst? Das fing erst so vor, also vor 12 Jahren ungefähr hat er die Firma gewechselt. Ach so, da warst du aus dem Gröbsten raus. Ja, also ich bin früher schon, da ist er nur so bei uns in der Umgebung gefahren, da bin ich auch ab und zu mal mitgefahren. Aha. Und dann wurde es halt interessanter, weil er halt weiter wegfuhr. Und ich konnte aber nicht immer mit, weil ich dann angefangen habe zu studieren und da ist meine Mutter immer mitgefahren. Ach, wie toll. Wohin bist du denn mitgefahren? Ich bin mit nach Schweden und Norwegen gefahren. Super. War aber nur geplant nach Schweden eine Woche. Aha. Und dann rief aber sein Chef an, dass es doch 2 Wochen dauert und wir noch nach Norwegen müssten. Und fahren ja nicht schlecht. Hatte ich dann selber noch ein kleines Problem, weil ich halt nur eine Woche frei hatte und ich musste dann gucken, dass ich das hier geregelt kriege. Wie ist denn das Leben dann in so einem großen LKW? Man muss sich sehr einschränken. Also man kann nicht viel mitnehmen, weil der Platz ist ja nur begrenzt, das muss ja alles ins Fahrerhaus. Ja. Man muss zu zweit dort schlafen, also er hatte 2 Betten übereinander. Ach, die sind übereinander? Übereinander. Manche haben nur 1 und er hatte halt so übereinander. Mhm. Und sehr hart. Und da ich sehr groß bin, hatte ich dann auch in der Länge ein kleines Problem. Ah ja. Im Sommer ist es dann auch nicht so angenehm, weil die ganze Wärme vom Motor dann hochkommt. Da hatte ich dann zum Glück so einen kleinen Schlitz, wo Frischluft reinkam. Ah. Das war noch gerade so erträglich, aber ansonsten. So, und wie geht das dann so mit der Morgentoilette? Der Wagen steht irgendwo in Schweden, in der Pampa. Also in Schweden ist es eigentlich ganz einfach. Dort steht überall eine Toilette. Also die Fahrer halten dann da an, wo so ein Rastplatz ist, wo dann entsprechend auch eine Toilette oder eine Dusche vielleicht sogar ist. Also die hatten dort so an ziemlich jedem Parkplatz eine Toilette, die wirklich warmes Wasser hatte. Ja. Wirklich top sauber, also mit hier überhaupt kein Vergleich. Ah ja. Wenn das natürlich jetzt hier wäre, dann müsste ich mich danach richten oder rechtzeitig Bescheid sagen, wenn ich mal müsste, damit er dann so langsam gucken kann, wo er denn anhält. Und ich habe mich dann so ein bisschen versucht zu arrangieren, dass ich seine Fahrzeit damit nicht irgendwie einschränke. Genau, die stehen ja alle unter großem Druck, dass sie viele Kilometer kloppen müssen. Ne? Eben. Also da hat Hast du dann für deinen Papa auch gekocht oder wie habt ihr euch das versorgt? Also ich habe ihm immer Schnittchen während der Fahrt geschmiert und großer Luxus. Naja, es ging so. Und er hat immer so einen kleinen Wasserkocher. Ja. Das mochte ich überhaupt nicht. Er hat während der Fahrt immer selber das Wasser gekocht. Oh, das durfte natürlich nicht sein. Hatte eine Tasse dort stehen, hat dort Cappuccino, alles selber gemacht. Cappuccino rein mit dem Löffel. Während der Fahrt? Ja, ich wollte es ja mal machen, aber er wollte nicht. Er hatte da seinen eigenen. Und hat das Wasser dann da reingegossen. Also es stand, er hätte nur nicht scharf bremsen müssen, da wäre es umgefallen. Ja, was mir noch viel mehr Sorgen macht, ist... Ist er dann für Sekunden immer wieder abgelenkt, während er da hantiert und also, kann nicht auf die Straße gucken? Ja, ich habe dann ihn vorne und Tasse immer im Wechsel angeguckt. Also, aber ich glaube, manche sind dann noch extremer. Wenn man da so teilweise andere LKWs überholt, sieht man die Beine im Fenster. Ja, ja. Hat dein Vater einen Fernseher in dem Wagen? Ja, hat er auch, aber nicht während der Fahrt. Nicht während der Fahrt? Also wenn er dann parkt, da stellt er dann seine Antenne draußen auf, so eine runde, große. Versucht die einzustellen, dann muss er sich dann auch so hinstellen, dass es funktioniert. Mhm. Und dann sucht er halt die Sender und guckt dann halt Fernsehen. Du hast gerade gesagt, deine Mama fährt auch ab und zu mit. Ja. Zurzeit auch immer noch? Das Problem ist, also vor 2 Jahren bin ich das letzte Mal mit ihm mitgefahren und das war auch seine letzte Tour, weil er hat dann Lungenkrebs bekommen und ist seit 2 Jahren jetzt nicht mehr gefahren, will aber wieder fahren. Wie geht's ihm denn gesundheitlich zurzeit? Eigentlich recht gut. Das Problem ist nur, seine Wirbelsäule macht Probleme. Ja, da weiß er halt nicht, ob er es schafft oder großes nicht. Großes Problem für viele Fahrer, ne? Die Wirbelsäule. Das ist auch krebsbedingt, also Teils wahrscheinlich. Aber er will nochmal fahren. Er würde gerne, er ist jetzt sich nur nicht sicher, dadurch, dass die Wirbelsäule halt so kaputt ist. Die wissen nicht, ob sie operieren sollen oder nicht. Ja. Und sein Chef hat ihn aber angerufen und möchte, dass er wieder arbeitet. Ja, ich meine, wenn er das einigermaßen hinbekommt und er Spaß dran hat, warum nicht, ne? Warum nicht? Das Problem ist, er hat so einen Autotransporter und springt da auch immer runter und muss hinten die Rampe immer runter und hochheben und die ist recht schwer. Ach so. Und das könnte er eigentlich nicht mehr. Und sein Chef hat ihm aber angeboten, einen anderen LKW zu fahren. Wo das alles ein bisschen anders ist, muss man jetzt gucken. Wie war das denn all die Jahre, als sein Vater dann regelmäßig gefahren ist? Ich könnte mir vorstellen, dass sich das enorm belastend auch auf das Familienleben auswirkt. Belastend war es eigentlich die erste Zeit, wo er immer zu Hause war, also nur tagsüber weg war. Da war es abends immer belastend, weil sich meine Mutter und er recht häufig gestritten haben. Das fand ich da nicht so gut. Und als er dann aber die Woche über immer weg war, war es eigentlich besser. Ach so, da gab es ja keine Möglichkeit, sich mehr zu streiten. Nee, irgendwie nicht. Ich hoffe, dass sie sich da nicht an den Wochenenden gestritten haben. Nicht mehr so häufig. Das hat sich dann eingepegelt. Ja. Na gut, das Streiten lag aber wahrscheinlich nicht an seinem Beruf, sondern hatte andere Gründe, ne? Kann ich jetzt so gar nicht mehr sagen. Also ich habe als kleines Kind halt immer oft mitbekommen, dass sie sich gestritten haben. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass ich das auch habe. Also er hat den Drang, halt wegzufahren, also irgendwas zu erleben. Und ich kann das nachvollziehen. Und damals konnte er das halt nicht. Und er hat dann immer wieder im Nachhinein jetzt immer gesagt, dass wenn er früher die Möglichkeit gehabt hätte, wenn er keine Familie gehabt hätte, dann wäre er noch viel weiter weggefahren. Und das wollte meine Mutter natürlich nicht hören. Also das sind alles schon irgendwo auch Abenteuer, ne? Die Fahrer. Ja, das also muss man sein. Das glaube ich auch. Wäre es denn für dich eine Option gewesen? Oder wäre das für dich was? Ich hab viel überlegt. Ich bin ja auch viel mitgefahren. Aber es gibt ja immer mehr Frauen, ne, die das machen. Ja, gibt's auch. Aber ich habe mir dann so überlegt, erstens möchte ich mir meinen Rücken nicht versauen. Ja. Und zum Zweiten glaube ich, dass ich, wenn ich immer weg bin, dass das dann auch nichts für mich wäre. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also bei ihm gibt es Kollegen, die arbeiten Sommer durch, wirklich, die schrubben da Stunden, dass sie im Winter frei haben und die fahren dann im Winter nach Thailand. Ja, so läuft das dann genau, ja. Mhm. Jana, es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Grüß herzlich von mir deinen Papa. Mach ich, danke. Sag ihm gute Besserung. Okay. Und wenn er das hinkriegt, soll er es machen. Das ist sicher für die Seele auch gut, wenn er seinen Job da macht und ihm das Spaß macht. War sehr schön, mit dir zu reden. Ja, das gebe ich gerne zurück und alles Gute. Danke, ebenso. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch, so eine knappe Minute und da machen wir etwas Pausenmusik und dann kommt das Fernsehen. So, ihr Lieben, jetzt begrüße ich auch sehr herzlich die Zuschauer vom WDR Fernsehen. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzelhandels-Talkradio. Wir haben heute Nacht ein Thema, ein schönes Thema, ich finde, nämlich Trucker-Geschichten. Ich möchte gerne mit LKW-Fahrern sprechen. Über ihr Leben auf der Straße und ihren Alltag. Über schwere Unfälle, über Sex an oder auf Raststätten, Zoff auf der Autobahn, Eheproblemen oder ungewöhnlichen Erlebnissen in fernen Ländern. Gerne auch mit mit Ehefrauen von Truckern. Oder ich hatte gerade hier bei 1 Live, wir haben hier schon angefangen, ein Gespräch mit einer Tochter von einem Trucker. Also 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wie immer kostenfrei für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Die Jungs von der Straße haben hier heute bei mir das Wort. Aber jetzt geht es weiter mit einer Frau. Die heißt Melanie, 30 Jahre. Hallo Melanie. Hallo. Ein Mädel auf der Straße? Nein. Nein. Ein Mädel, die einen Freund hat. Verstehe. Ja. Dein Freund ist LKW-Fahrer. Ja. Seit vielen Jahren und jetzt sind wir 1,5 Jahre zusammen. Ja. Und das ist manchmal nicht so einfach von der Beziehung her. Das glaube ich. Wie ist er denn unterwegs? Über eine ganze Woche, mehrere Tage? Ja. Die ganze Woche und einmal im Monat auch übers Wochenende, dann sind es dann 14 Tage, wo er draußen ist. Welche Routen fährt er? Deutschland, also hauptsächlich Deutschland und manchmal kommt Frankreich oder die Schweiz dazu. Oh ja, dann, das kostet natürlich Zeit und das ist eine ganze Menge Kilometer, die er da abkloppen muss. Ja, ja? Das stimmt. Meinst, dass das schon eine Belastung ist für euch und eure Beziehung? Ja, wenn es manchmal Probleme gibt oder so, hauptsächlich alles über Handy. Wird gemacht. Und dadurch, dass er fast nur nachts fährt, ja. Kann man tagsüber, ist er ja am Schlafen, dann ja. Kann man dann erstmal gar nichts klären und dann muss man halt warten, bis er sich dann meldet und losgefahren ist und ja. Wenn dann was zu besprechen gibt, dann über Handy meistens. Er fährt nur nachts, sagst du? Fast nur. Also es gibt auch mal Tage, wo er dann schon 13, 14 Uhr losfährt, aber hauptsächlich abends, ja. Gute Nacht. Das heißt, tagsüber steht der LKW irgendwo auf einem Rastplatz? Ja. Und da pennt er dann? Und dann schläft er, genau. Mhm. Diesen Rhythmus hat er dann ja auch, wenn er mal nach Hause kommt. Ja, meistens kommt er dann, fährt er die Nacht durch und kommt dann irgendwann früh morgens 6, 7, 8 Uhr nach Hause oder so. Mhm. Ja, und dann noch ein bisschen runterkommen, also Fernsehen schauen, Bierchen trinken und dann schlafen gehen. Ja. Ja, und dann steht er irgendwann nachmittags wieder auf. Ja. Das ist aber das Wochenende, wenn er Samstag früh nach Hause kommt, dann ist er das Wochenende schon fast wieder vorbei, weil er dann Samstagnachmittag erst aufsteht. Dann muss er einkaufen und Dinge erledigen. Glaube ich. Und dann kommt nur noch der Sonntag und dann ist schon wieder... Das war's dann. Ja. Du hast dich darauf eingelassen, auf ihn ja. Und auf seinen Job. Du wusstest vorher, ne? Was genau. Da auf dich zukommt. Ich habe das gekannt, weil meine Schwester und mein Schwager fahren auch. Ja. Wusste schon, wie es ungefähr funktioniert und ja, ich wollte es nicht anders. Ja, ist es denn manchmal schon so hart, dass du Angst hast, die Beziehung könnte daran, an diesem Job kaputt gehen? Man denkt sich das manchmal so, weil man ja auch von den Kilometern her getrennt wohnen. Also wir haben 300 Kilometer Unterschied von meinem Wohnort zu seinem Wohnort. Ach so, das auch noch. Das kommt auch noch dazu. Das kommt auch noch dazu. Und ich arbeite auch übers Wochenende. Also wenn dann... Na, komplizierter geht es ja gar nicht mehr. Nee, geht nicht mehr komplizierter. Warum wohnt ihr nicht zumindest zusammen? Das hat sich noch nicht irgendwie ergeben. Also ich habe schon versucht, meine Wohnung zu finden, oben wo er wohnt. Mhm. Aber das hat dann nicht funktioniert. Und er hat nur eine kleine Einraumwohnung und ja. Hat selber ein Kind, was er auch nur am Wochenende sehen kann. Ach so. Und ich habe eine Tochter. Oh. Und da funktioniert das nicht immer. Da muss ja ganz viel organisiert dann werden. Du, er ein Kind, du ein Kind, du ja. Bist berufstätig, ihr seid auseinander. Ihr wohnt auseinander auch noch 300 Kilometer. Und er hat seine krasse Schicht, ne, seinen krassen Schichtdienst. Genau. Also wenn ich dann mal oben bei ihm bin, dann muss alles in einem Wochenende ganz schnell gepackt werden. Also das Einkaufen, das Fertigmachen für den LKW schon wieder fertig machen, seinen Sohn treffen, seine Familie mal Hallo sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und mit mir dann auch noch irgendwie. Was sind denn so die Hauptprobleme, die ihr zurzeit habt, die ihr über Handy dann besprecht? Naja, hauptsächlich, wann man sich mal sieht, wo man sich sieht, was er für eine Tour bekommen hat, dass er vielleicht, weil ich wohne gerade an der Autobahn, da wäre es praktisch, falls er an der A9 mal langfährt. Ach so, mal zu hupen. Da mal, Sich zu treffen, naja klar, sicher. Wo, ja, wo ist er denn zurzeit unterwegs? Jetzt momentan ist er in Köln. In Köln? Ja. Und du, und von wo rufst du an? Ich von Thüringen. Von Thüringen? Ja. Das kann also sein, dass er uns hört. Ja, auf jeden Fall. Also er hört jetzt definitiv zu. Na, das ist ja super. Wie heißt er denn? Drago. Drago. Ja. Hallo Drago. Deine Liebste ist hier. Das ist ja ein Ding. Ja. Der Drago fährt in Köln oder um Köln rum zurzeit. Genau. Ja. Er ist in Köln abladen und dann muss er nach Hückelhofen. Nach Hückelhofen? Mhm. Wo immer das auch sein mag. Das muss wohl gleich um die Ecke sein bei Köln. 50 Kilometer. Ja, kann sein. Ja, ja, Hückelhofen, irgendwie kommt mir das auch so ein bisschen bekannt vor. Ja. Bist du denn guter Dinge, dass ihr beiden das hinkriegt? Ja, ich denke das schon, weil ich habe 100% Vertrauen zu ihm, weil man hört ja immer an Raststätten, wie viele Frauen und so. Und in den LKW-Zeitungen gibt es auch viele Annoncen, dass man sich treffen könnte mit Frauen oder so. Aber da denke ich, also, ich ihm. Das ist wichtig. Du hast 100% Vertrauen in ihn. Ja. Kann Drago denn auch 100% Vertrauen in dich haben? Ja, das auf jeden Fall. Weil er ist viel weg. Du könntest ja auch den einen oder anderen anlachen und mal ein bisschen Späßchen haben. Genau, weil wir haben uns auch an der Tankstelle kennengelernt, an einem Autohof. Ach, sag bloß. Ja, und das ist nun mal bei uns im Ort der einzigste Ort, wo du mal dich mit Leuten treffen kannst, mal einen Kaffee trinken kannst, weil unser Ort sehr klein ist. Mhm. Und da gehe ich halt nur öfters mit einer Freundin hin und da besteht halt immer die Gefahr, oder er hat die Angst, dass man da die anderen LKW-Fahrer, die da ja nun auch sind, genauso kennenlernt, wie ich ihn kennengelernt habe. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, ich bin nach der Arbeit da hingefahren, habe einen Kaffee getrunken. Einfach so, was? Rein, hat Pause gemacht. Ja. Und hat halt sich mit bei mir an den Tisch gesetzt und Kaffee getrunken und so kam er dann Tag für Tag ins Gespräch. Ach, das ist eine tolle Geschichte. Ja. Also, ja, ich mag diese Autohöfe ja auch, da ist irgendwie eine tolle, besondere Atmosphäre. Ja. Und da bei euch nicht viel los ist, seid ihr da hingegangen, einfach um was zu trinken und schon hast du ihn dann kennengelernt. Genau. Ja. Und da war gerade an meinem Tisch noch Platz, dann hat er sich mir dazugestellt, kam er so ins Gespräch und dann hatte er, bevor er die Firma gewechselt hat, vor anderthalb Jahren, hat er eine Route gehabt, München-Berlin. Ja. Da kam er automatisch immer an der A9 vorbei. Ah, praktisch. Dann hat er da aber Pause gemacht. Und so fing es dann an? Und so fing es dann an. Dann hat er euch immer in oder auf dem Autohof getroffen? Genau. Das dann hat er mal Bescheid gesagt, wann er ungefähr Pause macht, wann er da ist. Und das ist eine schöne Geschichte. Das hat ja schon eine Romantik, eine Straßenromantik, LKW-Romantik. Ja. Ne? Die Braut auf dem Autohof kennengelernt und dann auch immer wieder getroffen da und schon ging es dann los. Und schon ging's los, genau so schaut's aus. Was für ein Wagen fährt er? Er fährt Wechselbrücke, ein Scania. Ja. Für Hermes. Ja. So ein eher normal aussehenden oder einen ziemlich aufgemotzten? Nee, normal. Normal. Da ist nix. Und nun passieren ja viele Autounfälle mit LKW-Fahrern. Ja. Teilweise sind die LKW-Fahrer schuld. Muss man so sagen, es ist halt so. Ja. Die Straßenverhältnisse werden immer schwieriger, weil immer mehr Fahrzeuge unterwegs sind. Hast du Angst um deinen Freund? Ja, wenn man immer, er ist auch manchmal genervt, wenn ich sage, melde dich. Mhm. Und ich bin dann immer schon, ich weiß jetzt, eigentlich müsste er 18 Uhr aufstehen und dann immer, ja, du kontrollierst mich oder so. Oder, ja. Aber das ist ja nicht so gemeint, das ist einfach nur daher, weil man immer hört, das ist passiert oder das ist passiert. Ist er jetzt dabei gewesen oder nicht? Oder hat man schon immer Angst? Ja. Jeden Tag. Also ich bin froh, wenn er zu Hause ist und mal 2 Tage Ruhe hat und dann wieder los muss. Steht denn dein Freund auch unter großem Druck, man hört das ja immer, dass die LKW-Fahrer wahnsinnigen Druck von ihren Chefs kriegen, dass sie schnell ihre Kilometer runterhauen müssen? Und ist das bei euch auch so, bei ihm auch so? Ja. Er hat seine Termine, ja. Dadurch, dass er Hermes-Paketelieferungen Ja, klar, sicher. Im Sommer geht es vielleicht noch, aber im Winter ist, glaube ich, noch schlimmer. Also wenn man dran denkt, dass er im Winter, weiß ich nicht, wohin fahren muss. Absolut. Wo man weiß, überall Schnee, tiefsten München oder Österreich oder irgendwas. Genau, da hat man noch mehr Angst. Ihr seid also seit anderthalb Jahren jetzt ein Paar. Ja. Steht eine Heirat vielleicht so? Nein. Nee, das also nicht. Noch gar nicht. Noch gar nicht. Er war erst 14 Jahre verheiratet. Ach so. Wie alt ist er denn? Er ist 35. 35. Ich dachte nämlich gerade, wenn eine Heirat, dann wäre das natürlich auch eine coole Sache, irgendwo in so einer Autobahnkapelle, ne? Da gibt's das so. Das ist doch, wäre das ein Muss für euch? Eine Trucker-Hochzeit irgendwie. Ja, irgend sowas, eine Trucker-Hochzeit, genau. Das wär's. Gibt's denn im Freundeskreis auch einige Jungs, die LKW fahren, oder ist er da so also allein? Meine Schwester fährt und mein Schwager fährt und... Ach, deine Schwester fährt auch? Ja, die fährt auch. Das wär so. Und du kamst nie in die Versuchung, das auch zu machen? Nee, ich ich kann das überhaupt nicht. Das ist mir alles zu groß und zu lang und das geht gar nicht. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin Verkäuferin. Verkäuferin. Also eine ganz andere Branche. Du verkaufst dann das, was dein Freund per LKW anliefert, ne? So ungefähr, genau. Ja. Melanie, dann grüße nochmal herzlich den Drago. Marit. Und ich wünsche euch beiden alles Gute von Herzen, dass er die schwierige Situation gehandelt kriegt. Das ist wirklich schwierig. Da müssen beide sehr faire Leute sein, sehr ehrliche Leute, und dann kriegt man das auch hin. Genau. Sonst kann das leicht kippen, ne? Wenn man da misstrauisch ist und... aber genau, ohne Vertrauen geht das gar nicht. Überhaupt nicht. Nee. Alles Gute, Melanie. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Dass ich mit dir reden muss. Ja, sehr gerne. Tschüss. So, liebe Leute, Trucker-Geschichten ist unser Thema. Ich möchte gerne mit den Jungs von der Straße reden. Wie sieht das Leben auf der Straße aus? Wie sieht euer Alltag aus? Rede natürlich auch sehr gerne mit Freunden, mit Ehefrauen, Freundinnen und so weiter von den Truckern, wie gerade mit Melanie. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Jetzt haben wir einen Mann hier, Stefan 40. Hallo Stefan. Ja, hallo Domian. Du bist ein LKW-Fahrer. Ja, sozusagen. Und wir waren ja gerade so ein bisschen unsicher. Man kann doch Trucker sagen, ne? Ja, aber ich bin auch so der Meinung, dass Trucker und LKW-Fahrer ist schon ein Unterschied. Ehrlich? Finde ich schon. Also ich bezeichne mich auch lieber als LKW-Fahrer. Ach, das ist ja interessant. Dann sag mal, was ist der Unterschied für dich? Also für mich ist einfach der Unterschied, dass es sehr viele ungelernte Leute auf den Autos gibt, die dann ihr Auto wirklich zuhängen mit irgendwelchen Fähnchen und bunten Wimpeln und tralala, die irgendwo rückwärts an eine Rampe setzen müssen und dann kommen sie da schon nicht mit klar. Und dieses ganze Trucker-Gedöns mit womöglich noch Cowboy-Hut und Cowboy-Stiefeln ist mir ein bisschen suspekt. Also ich bin einfach LKW-Fahrer, ich mache meinen Job. Verstehe. Den mache ich gerne und Du meinst so, LKW-Fahrer ist letztendlich die professionellere Bezeichnung. Ja, aber halt professionell. Ich meine, auch einer mit Cowboyhut und mit vielen Wimpeln vorne kann mit Sicherheit auch professionell LKW fahren. Es ist halt immer nur dieses Klischee, was ich nicht so mag. Ja, verstehe. Also von daher. Wie lange? Ich habe auch ein paar Wimpel vorne drin, also so schlimm ist es jetzt nicht. Was fährst du für ein Auto? Ich fahre Schwertransport hauptsächlich. Schwertransport? Schwer- und Spezialtransport, ja. Das stelle ich mir in der Tat auch kompliziert vor. Also und anstrengend. Ja, wie man es nimmt. Also man ist halt fast nur nachts unterwegs und der Reiz dabei ist einfach, jede Baustelle ist anders, also jeder Transport ist anders. Ist jetzt nicht so wie Apfelsinen in Spanien hochholen. Ja. Das ist einfach nur gerade ausfahren und wir haben halt immer irgendwelche Probleme, sei es jetzt auf Baustellen, sei es mit der Polizei, dass irgendwelche Genehmigungspunkte nicht stimmen oder angeblich nicht stimmen sollten, aber irgendwas ist halt immer. Du bist jetzt unterwegs, ich höre es irgendwie so im Hintergrund, kann das sein? Ja, wir sind jetzt mit 9 Schwertransportern unterwegs von Halle an der Saale nach Wuppertal. Ah, mit 9 Schwertransportern? Ja. Was habt ihr geladen? Raummodule. Braunmodule. Raummodule, also große viereckige Kisten sozusagen, die vor Ort zu einem großen Gebäude zusammengestellt werden. Ah. Früher nannte man das Wohncontainer, sind aber mittlerweile über die Jahre weiterentwickelt worden und sind jetzt richtig fertig vorinstallierte Raummodule, die im Bauklotzsystem werden die dann halt zusammengebaut. Während wir jetzt gerade sprechen, fährst du oder steht ihr irgendwo? Nein, wir fahren. Du fährst mit der Freisprechanlage. Richtig. Hoffe ich mal sehr. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Verboten. Ja, natürlich. Fährst du immer nachts? Diese Schwertransporte laufen hauptsächlich nachts, weil die sind an gewisse Genehmigungen gebunden, an Vorschriften. Und wir müssen also zum Beispiel jetzt spätestens morgen früh um 6 Uhr von der Straße sein. Ah ja. Bist du dann immer wieder dann am nächsten Morgen zu Hause oder bedeutet das für dich auch... Nee. Wir fahren bundesweit und auch angrenzendes Europa. Ist halt jetzt, die Tour ist jetzt von Halle nach Wuppertal, da lade ich dann morgen früh ab. Klar, kannst du nicht zu Hause sein, ja stimmt. Nee. Ja, klar. Gut, dann morgen Mittag bin ich dann wieder bei uns, da ich auch aus dem Sektor komme, bin ich dann morgen Mittag wieder bei uns auf dem Hof. Ja, das heißt auch viel schon zu Hause unterwegs. Ja. Hast du eine Beziehung, Familie, Frau? Ich habe eine Freundin. Eine Freundin. Und wie lange schon die Freundin jetzt? Wir kennen uns jetzt 1,5 Jahre, haben im Moment eine kleine Krise, die aber nichts mit dem LKW-Fahren zu tun hat, sondern einfach nur so. Aber so grundsätzlich sind wir noch zusammen. Aber das ist doch, ich habe schon einige Male oder sehr oft schon mit LKW-Fahrern gesprochen, das ist ja schon ein ständiges Problemfeld für euch, ne? Die Beziehung. Weil ihr eben nicht zu Hause seid. Also finde ich persönlich jetzt nicht so. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der jeden Tag seine Beziehung oder seine Partnerin unbedingt mit aller Gewalt sehen muss oder so. Also ich finde gerade, dass man sich halt ein bisschen weniger sieht, da hat man dann auch weniger Zeit zu streiten, nutzt dann eigentlich die Zeit, die man zusammen ist, besser aus. Ja gut, so kann man es auch sehen. Wenn das auf Dauer so funktioniert, ist das natürlich nicht schlecht. Also es müssen halt beide da mitspielen. Also wenn die Partnerin jetzt jemand ist, der halt immer jemanden um sich haben muss, dann wird es schon wieder zum Problem. Aber dann geht's nicht. Sie ist auch berufstätig und hat auch einen Beruf, wo sie sehr eingespannt ist und wo sie viel auch zu Hause arbeiten muss. Dann ist sie auch schon mal froh, wenn ich dann eben nicht da bin. Also wir wohnen noch nicht zusammen, aber sie ist halt viel bei mir. Und dass sie dann halt da ihre Ruhe hat. Fährst du immer in Kolonne mit anderen Fahrern zusammen? Oder auch das kommt jetzt drauf an. Also jetzt diese Baustelle wird halt im Moment jede Nacht mit neun Autos beliefert. Und kann aber genauso gut sein, dass ich jetzt nächste Woche wieder einen Transport habe, wo ich alleine fahre. Ja, dann bist du auch ganz alleine. Da bin ich dann, je nachdem, was ich jetzt für eine Breite oder Gewicht habe, und habe ich dann vielleicht noch ein Begleitfahrzeug dabei. Ja. Aber so im Großen und Ganzen ist man dann alleine, ja. Wie viele Jahre fährst du schon? 19 Jahre. 19 Jahre. 19 Jahre. Und immer diese Schwertransporte oder auch andere? Also ich habe bei dieser Schwertransportfirma damals angefangen mit frischen 21, hatte gerade meinen Führerschein gemacht und die Firma war dann auch so offen, dass sie wirklich mal einen Frischling eingestellt hat. Da war sie noch verhältnismäßig klein, die Firma. Mittlerweile haben wir über 30 Fahrzeuge. Und da habe ich das dann mehr oder weniger von der Pike auf gelernt. Ja. Und habe dann aber vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren habe ich eine Firma kennengelernt, die sich mit Tourneetransporten beschäftigt, auch aus dem Gummersbacher Raum. Ja. Die wirst du vielleicht auch kennen. Könnte sein, ja. Ja. Und bei der Firma, die hatten damals angefangen, vor 10, 12 Jahren Reisebusse umzubauen, ja. Zu Tourneebussen. Mhm. Und weil ich auch den Busschein habe und mich dort auch interessiert habe, habe ich mich dann da auch mal beworben. Aber damals war das halt so, man musste, um bei der Firma einsteigen zu können, musste man selbstständig sein. Ach so. Da habe ich dann ein Dienstleistungsgewerbe angemeldet. Ja. Und habe dann für die auch Tourneebus gefahren. Mach das jetzt aber mittlerweile etwas weniger. Ich fahre nur noch mehr oder weniger exklusiv für eine Band, wenn die denn auf Tour geht. Also weil man doch wirklich viel von zu Hause weg ist. Ja. Auf lange Zeit. Aber da kann man auch sagen, bei dir, da ist die Straße die Leidenschaft. Die Leidenschaft. Ne? Ambivalent. Es ist zwar immer noch ein Beruf. Mhm. Es macht mir immer noch Spaß, also ich sage immer, ich gehe mit Sicherheit öfter mit Spaß auf der Arbeit, wie jetzt einer, der in irgendeiner Kunststofffabrik arbeitet, von morgens 6 bis nachmittags um 3. Ja. Aber gerade auch durch die unheimlich eingeschränkten Fahrzeiten und Arbeitszeiten, die du hast, und durch die extrem hohe Zahl von Kontrollen und von den hohen Strafen, die mittlerweile für sowas genommen werden, ist es doch wirklich, die Einschnitte sind schon gravierend jetzt so die letzten paar Jahre geworden. Kannst du dir vorstellen, du bist jetzt 40 Jahre alt, dass du das bis zur Rente machst? Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Also weil ich halt so ein bisschen noch die Freiheit habe, ob ich jetzt fahre ich jetzt LKW oder fahre ich oder sonst irgendwie, also... Ja, verstehe. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe keinen Bock mehr oder so. Ne? Sag mal, wir haben gerade über Beziehungen, Frauen und sowas gesprochen. Wie geht denn das so ab auf den Autobahnen mit den Jungs? Kann man sich schnell einen Sex holen, wenn man will, an den Autohöfen und Rastplätzen? Also ich wüsste jetzt nicht wie, weil, also wenn, dann geht es überhaupt nur über Prostitution. Und da habe ich eigentlich so auf den Raststätten und auf den Parkplätzen nicht wirklich viel gesehen. Ja. Dann gibt es halt diese Homo-Parkplätze, also die schwulen Parkplätze. Ich habe da jetzt nichts gegen, ich sage das jetzt einfach nur mal so. Also wo sich dann halt so die Schwulen-Szene trifft, wer sich da jetzt so seinen Sex holt, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt hetero, ich hole mir da nicht. Aber es gibt dann halt auch LKW-Fahrer-Schwule, die dann da speziell anhalten und sich das schnelle Nümmerchen da gönnen. Also ich habe jetzt da so noch keine LKW-Fahrer gesehen, also meistens sind es PKWs, die da anrollen. Ja, klar. Ich kenne jetzt auch keinen homosexuellen LKW-Fahrer, wird es mit Sicherheit geben, aber mein Gott, ich sage immer, wem es Spaß macht und solange wie man sich schützt, sollen sie machen, was sie wollen. Also in diesen vielen Jahren auf der Straße, hast du noch keinmal irgendwo den schnellen Sex mit einer Prostituierten an einer Raststätte gesucht? oder gehabt? Weil die Prostituierten, die dann ganz selten mal an der Raststätte stehen, ja. Das hat dann auch seine Gründe, warum die da stehen. Die sind ja nicht so stark frequentiert, glaube ich. Ich habe das immer gedacht, manchmal, wenn man so an der Raststätte ranfährt, da stehen dann wahnsinnig viele Lastwagen manchmal. Und dann denke ich mir, na, ob hier nicht so die Mädels so zwischendurch so schlendern und mal einen Blick hochwerfen. Also wie gesagt, ich bin einmal irgendwo in Österreich, hat mich mal jemand angesprochen, die klopfte dann auch da an der Tür, ich im Pausemachen war und war jetzt aber auch nicht so, dass ich das gerade hätte nötig gehabt. Ja. Also von daher, sonst ist mir das eigentlich so auch noch nie passiert. Also, interessant, vielleicht werden uns noch andere Fahrer was anderes erzählen. Mach ja sein. Es kursieren ja die wildesten Gerüchte diesbezüglich. Auf der anderen Seite frage ich mich aber immer, wann soll ein LKW-Fahrer das noch machen? Eigentlich, wenn er seine 45 Minuten Pause macht, ist er, glaube ich, froh, wenn er mal irgendwo was essen kann und mal duschen gehen kann. Ja, dann bleiben immer noch 5 Minuten oder 10 Minuten übrig für ein bisschen die Spaß. Geht, ne? Keine Ahnung. Naja, aber so zum Beispiel an den Wochenenden stehen die Autos dann ja auch da und haben nichts zu tun, die Leute. Richtig, ja? Aber wie gesagt, ich bin jetzt am Wochenende kaum draußen. Ja, das ist bei dir was anderes, stimmt, ja. Aber wie gesagt, ich habe auch vielleicht so die Vermutung, dass auch da irgendwie die Hemmschwelle von den Damen dann etwas groß ist, weil ja auch viel Polizei dann schon mal auf den Raststätten rumfährt. Ich weiß es nicht, also ich habe da so jetzt noch keine Erfahrung. Also Stefan, dann wünschen wir dir und deinen Kollegen, die ihr da unterwegs seid, gute Fahrt und gutes Ankommen. Danke. Und überhaupt alles Gute, dass es weiterhin alles perfekt so läuft für dich auf der Straße. Wollen wir hoffen. Jo. Stefan, mach's gut. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Trucker-Geschichten oder sagen wir besser LKW-Geschichten, wie ich gerade gelernt habe. Wenn das Wort Trucker nicht so sehr beliebt ist, dann sagen wir es lieber LKW-Geschichten. Es geht weiter mit Christine und Volker. Hallo. Hallo? Ja, Christine, du bist 38? Nein, 54. Du bist 54. Mein Mann ist 38. Der Volker. Ja. Und der ist auch bei dir in der Nähe? Ja. Ihr habt euch zu dem Thema Trucker-Geschichten bei mir gemeldet. Ja. Warum? Mein Mann ist am 21.04. verunglückt. Ja. Er wurde während der Arbeit mit einem Radlader überfahren. Er wurde mit einem was überfahren? Radlader. Mit einem Radlager überfahren. Wie ist das genau, ja. Wie ist das genau passiert? Mein Mann hat abgeladen. Hat oben auf die Plane geachtet, ist dann umgeschubst worden von dem Radlader, der rückwärts gefahren ist, ohne Warnblinkanlage, und überfahren worden mit 6 Tonnen. Wie schwer war er verletzt? Mein Mann hat 7 Brüche in der Hüfte und ein Steißbein, alles kaputt, Beine steif. Über das wurde entlassen worden. Ja. Über ihn sind 6 Tonnen gerollt. Ja. Das ist ja ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Das ist ein Wunder, ja. Ein unfassbares Wunder. Ja, ich würde nie wieder sagen, mein Mann ist so dick. Das hat ihm das Leben gerettet. Dass er ein bisschen mollig ist, das hat ihm das Leben gerettet? Ja. Wäre jetzt drin gewesen, wäre alles kaputt gewesen. Ja. Der hat nicht nur einen Schutzengel gehabt, der 1000 gehabt. Ja. Sag mal, der Volker sitzt neben dir. Der liegt neben mir. Würde er ein paar Worte mit mir sprechen wollen? Ja, ich denke schon. Dann reicht den Telefonhörer doch mal rüber. Wir unterhalten uns gleich weiter, Christine. Ja, gut. Hallo? Hallo? Hallo, Volker. Hallo. Freue mich sehr, dich sprechen zu können und bin ganz, ganz erschüttert von der Geschichte, die ich gerade höre. Ja. Da hast du aber etwas ganz, ganz, ganz Dramatisches erlebt. Wie geht es dir heute? Den Umständen entsprechend, ne? Ein 6-Tonner ist über dich rübergefahren. Ja. Wo genau, wie ist der genau rübergefahren? Na, über die Beine und übers Becken. Mhm. Tut mir leid, aber ich habe noch ein bisschen Schmerzen. Ja, ja. Wenn dir das zu anstrengend ist mit dem Sprechen, dann sag, dann hören wir es auf. Ja, ich denke mal, meine Frau kann besser mit dir reden erstmal. Ja, möchtest du lieber, dass die Christine spricht? Okay, dann will ich dich dann nicht belästigen. Alles Gute wünsche ich dir, Volker. Hallo? Christine, ist es ein bisschen anstrengend zu sprechen? Ja. Wie lange hat er im Krankenhaus gelegen? Drei Wochen. Am 21.04. ist es passiert, sagst du. Ja, 3 Wochen. Mhm. Wie hast du von dem Unglück erfahren? Mit zwei Worten von meinem Mann, den Rest von einer holländischen Krankenschwester. Ach, dein Mann hat dich noch angerufen? Ja. Das konnte er noch? Ich denke mal, mit zwei Worten war es, ich hatte einen Unfall, der war nicht zu hören. Ja, ich hatte jetzt gedacht, dass er bewusstlos war. Nein, war er nicht. Ich hatte einen Unfall. Er hat alles mitgekriegt, alles. Da muss er irre Schmerzen gehabt haben. Ja, er hat höllische Schmerzen gehabt. Hm. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen nach Holland. Hm. Da wurde er mit das entlassen, mit Prellung und Quetschung. Ansonsten fehlte ihm nichts. Ist da entlassen worden. Musste dann von nachmittags 1:30 bis nachts um 12 warten, bis der Chef ihn abholte, obwohl ich ihn gebeten hatte, über die Berufsgenossenschaft ihn abholen zu lassen. Hat man nicht getan. Man hat ihn mit dem Pkw nach Schwerin transportiert, von Rotterdam, 8 Stunden lang. Aber sag mal, da ist der entlassen worden mit einer Fehldiagnose, oder wie? Ja, mit einer Fehldiagnose, ja. Ach du lieber Gott. Es ist morgens um 7:30 oder 7:30 passiert. Er ist morgens um 8:30 hier angekommen, die anderen Morgen. Mhm. Wir sind zum Arzt gefahren. Der stellte 2 Knochenbrüche fest in der Hüfte. Danach sind wir ins Klinikum gefahren. Es waren 7 Knochenbrüche. Also, das kann man ja gar nicht glauben, dass die in Holland nicht zumindest eine Röntgenaufnahme gemacht haben. Haben sie gemacht. Und dann haben sie das nicht gesehen, was da los war? Wir hätten es sehen müssen. Wir hätten es sehen müssen. Hm. Haben sie nicht getan. Volker sagt, dass er noch sehr große Schmerzen hat im Moment. Ja. Aber besteht die Hoffnung, dass alles wieder richtig in Ordnung kommt? Nicht so richtig. 20% geben sie. Was könnte denn da zurückbleiben? Dass das Bein steif bleibt. Ja. Könnte. Ja, aber wollen wir mal vielleicht gar nicht mal so hoffen und gar nicht groß drüber reden und jetzt nach vorne gucken. Schön ist, dass er überlebt hat. Das ist natürlich ein großes Geschenk. Ja. Dass er jetzt wieder zu Hause ist, ist auch schön. Ist richtig, ja. Jetzt hoffe ich, dass er auch ordentliche Medikamente kriegt. Eigentlich muss er doch gar nicht so Schmerzen aushalten, wenn man ihm was Gescheites gegeben hat. Hätte. Er kriegt Medikamente, die reichen aber nicht aus. Und da er jetzt zu Hause ist, kriegt er nicht mal diese Medikamente, die er in der Klinik gekriegt hat. Mhm. Also fehlt ihm schon eine ganze Menge. Und er kann, momentan kann er gar nichts. Er kann nicht stehen, er kann nicht laufen, er kann nicht sitzen, er kann gar nichts. Mhm. Und er wird nach Hause entlassen und es kommt eine Pflegerin zur Wundversorgung. Ja. Und jetzt stehe ich da mit, was mache ich jetzt? Mhm. Wie meinst du, was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Ja. Das ist meine Frage, ne? Ja. Mein Mann wiegt 105 Kilo. Mhm. Ich bin 16 Jahre älter. Mhm. Wie packe ich das? Mhm. Das heißt, du hast solche Sorge da, die Pflege hinzukriegen. Auch wenn da jemand kommt, helfen, ist das gar nicht klar, ob das alles dann funktioniert. Ja. Es kommt ja keiner pflegen, es kommt jemand, nur zur Wundversorgung. Macht. Ah, ja, genau, hast du es ja gesagt. Er hat einen Fixateur momentan. Mhm. Und ohne Fixateur kommt er nicht auf die Reha. Ja. Und der wird nur versorgt. Und alles andere, ob mein Mann aufs Klo gehen kann, ob er was zu essen haben will, ob er irgendwas zu sich nehmen kann, was trinken will, das ist die Frage, die sich kein Mensch stellt. Und um die du dich dann kümmern musst. Ja. Das heißt, du musst ihn waschen, du musst ihm helfen beim Waschen. Muss ihn waschen, alles. Und die Toilette, das ist natürlich das Schwierigste dann. Ich muss alles machen. Ich muss ihn drehen, ich muss ihn wenden. Mhm. Ich muss seine Beine, sein linkes Bein ist steif. Ich muss es vorsichtig bewegen, damit er aufrecht sitzen kann, damit ich ihn waschen kann. Mhm. Ich muss im Prinzip alles machen. Und trotzdem sagt das Krankenhaus, wir können für sie nichts mehr tun. Das habe ich gerade nicht richtig verstanden, warum er noch nicht in eine Reha gekommen ist. Weil er den Fixateur hat. Er hat ja vor... Fixateur heißt, dass da ist irgendwas... ein Metallgestell. Ein Metall eingestellt, genau. Er hat ja, die Hüfte ist ja, und das Becken ist ja verschraubt. Achso, erst wenn das weg ist, dann kann er. Zur Reha. Ja. Hast du denn, oder habt ihr denn keinen guten Hausarzt, der euch da beratend zur Seite stehen kann? dann nützt mir kein Hausarzt. Nee. Der Fixateur ist ausschlaggebend. Und der wird erst im Juni wieder rausoperiert, dann wird er nochmal operiert, neue Platten rein. Ist mir schon klar. Ich meinte den Hausarzt insofern, dass der vielleicht arrangieren kann, dass da eine Pflegekraft vorübergehend zumindest dir hilft. Wir kriegen eine Pflegekraft, die den Fixateur versorgt. Und das ist angeordnet worden und mehr nicht. Ja, aber das reicht ja eben nicht aus, ne? Das reicht nicht aus, ne? Das ist der Punkt. Und das muss man irgendjemandem, der dafür zuständig ist, klar machen, dass das nicht ausreicht. Deswegen war meine Idee, ob das über einen der Arzt euch da vielleicht behilflich sein könnte, um irgendwas Neues zu beantragen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir beantragen alles, was möglich ist. Und trotzdem werde ich auf Eisen sitzen. Ne? Mhm. Und ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß es einfach nicht. Ihr wohnt in? Schwerin. In Schwerin. Mhm. Christine, ich weiß es nicht. Ich bin da nun komplett überfragt, wie man sowas löst. Vielleicht hat einer von unseren Zuschauern und Zuhörern eine Idee. Der möge uns das bitte mailen und wir würden das an dich weiterreichen. Was man da vielleicht machen kann, an Hilfe noch anbieten. Ja. Oder was? Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Versuch wert, einfach jetzt mal hier in die Kamera und ins Mikrofon zu fragen. Ich würde dich doch gerne fragen, das ist mir am Anfang nicht ganz klar geworden. Ist dein Mann auch LKW-Fahrer vom Beruf? Der ist LKW-Fahrer. Und das ist dann bei dieser, wie du es gerade beschrieben hast, bei der Aktion passiert. Mhm. Ja. Wie lange fährt er denn schon LKW? Seit 12 Jahren. Auch schon ziemlich lange. Mhm. Ja. Mhm. Und wie lange seid ihr zusammen? Seit 8 Jahren. Ah ja, so lange schon. Ja. Hast du Sorge, dass irgendwann mal was passieren könnte? Nein. Eigentlich ist mal alles gut gelaufen. Ja, mein Mann war nie krank. Ja. Nee, habe ich nicht mit Migräne. Ja. Ich habe zwar mit Migräne, dass durch einen doofen Unfall mal was passieren könnte. Mhm, aber nicht durch einen Betriebsunfall. Ja. Ich habe da nicht gerechnet. Ja. Auf gar keinen Fall. So, Christine, wir haben den Fall jetzt besprochen hier. Wie gesagt, wenn jemand mit einer Idee an uns herantritt, wie man euch noch unterstützen könnte, reichen wir das sehr gerne an euch weiter. Mir bleibt erstmal von dieser Seite aus zu sagen, deinem Mann von Herzen alles Gute, gute Besserung und das mein aufrichtiger Wunsch, dass ihr beiden das geregelt bekommt und dass es dann bald bergauf geht mit euch und mit ihm. Das kriegen wir schon geregelt. Es kommt ja ein Schlag nach dem anderen. Ja, ja. Der Chef hat ihn gekündigt. Warum? Warum? Er hat am 1.2. da angefangen, Kündigungsschutz eingehalten. Ja. Probezeit. Und eine Krankenhausrechnung kommt von Holland, 1000 Euro. Also da kommt ganz viel auf euch zu. Es kommt ganz viel, ja. Und ich muss sie nicht bezahlen, ich bezahle sie auch nicht. Aber es kommt erstmal alles. Ja, ja. Und dann muss man sich beschäftigen und hat den Alltag auch zu bewältigen. Das ist natürlich das Schwierige daran. Man muss sehen, wie kriege ich das geregelt und das geregelt. Genau, genau. Ja. Also Christine, mein Angebot steht, wenn eine Hilfsidee kommt, kommt die sofort weiter an euch. Werdet ihr sie bekommen. Alles klar? Ja, danke schön. Dann wünsche ich nochmal alles Gute und schöne Grüße nach Schwerin von hier aus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das waren Christine und Volker. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich Stefan. Und Stefan ist 32. Hallo Stefan. Hallo, hier ist Stefan. Hallo Stefan. Ja, Trucker-Geschichten. Was ist deine? Meine, ich fahre eigentlich jede Nacht. Seit wann? Jetzt eigentlich seit 10 Jahren. Ja? Ja. Jede Nacht bist du unterwegs? Jede Nacht, ja. Und wo so in der Regel? Rheinland, manchmal Bremen. Ja? Ja. Also nicht so ganz weite Strecken? Nein, nein, ich bin auch immer wieder zu Hause, weil ich bin auch alleinerziehend. Ach so, du bist alleinerziehend? Mit 2 Kindern. Wow. Du bist also nachts unterwegs mit deinem LKW? Nachts mit meinem LKW, ja. Kommst du morgens wann in der Regel nach Hause? 7 Uhr bin ich zu Hause, ja. So dass ich die Kinder dann zur Schule fahren kann. Wie alt sind die Kinder? 12 und 8. 12 und 8? Ja. Und das schaffst du alles alleine? Ja, das muss ich. Meine Frau ist gestorben. Wann ist deine Frau gestorben? Ja, vor 5 Jahren. Mit 40. Plötzlich? Ja. Was hatte sie? Sie ist mit einem V8 Fahrrad überfahren worden. Ach, ein also, ein Unfall. Sie hatte, ja. Und dann standst du da mit zwei Kindern? Ja, dann stand ich erstmal da. Ich hatte dann eine Woche Urlaub gehabt, ja, und musste dann alles geregelt bekommen. Da waren die Kinder ja noch. Das eine Kind erst drei? Ja. Also sehr klein noch. Und ging denn das, dass dann der Papa die ganze Nacht weg war? Ja, meine Schwester wohnt nebenan, seitdem. Also das war ein glücklicher Zufall, dass nebenan die Wohnung frei geworden ist. Ja. Ja, meine Schwester ist sofort eingezogen. Ja, sodass sie dann zur Stelle sein konnte, falls nachts irgendwas ist mit den Kleinen? Ja, die Kleinen, die hatten Babyfon und so und wenn irgendwas ist, dann war sie auch drüben gewesen. Ja, und so geht das jetzt seit 5 Jahren? So geht das jetzt seit 5 Jahren, ja. Beschreib mal so deinen Ablauf. Du kommst dann um 7 nach Hause, dann sind die Kiddies schon wach? Nein, dann mache ich die wach. Ja? Ja, und bringe die dann zur Schule mit dem Auto. Ja, schlaf dann bis 14 Uhr und hol die dann wieder ab. Ja. Ja. Und wann gehst du dann wieder auf die Straße? Ja, 20 Uhr ist Anfang. Um 20 Uhr. Ja. Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Zwischendurch musst du auch noch ein bisschen Haushalt machen und dieses erledigen. Ja, jenes. Haushalt machen, vorkochen für den nächsten Tag. Ja. Hast du denn wenigstens an den Wochenenden frei? An den Wochenenden habe ich Gott sei Dank frei, ja. Ja. Also das freue ich auch für meine Kinder. Weil der Große ist jetzt auf dem Gymnasium, der hat so viele Ohren jetzt. Und der hat so wenig Zeit, ja, dann muss ich mit dem auch am Wochenende fahren, irgendwo hin. Als das Unglück mit deiner Frau damals passiert ist, hast du da mal einen Moment überlegt, in einen anderen Beruf zu gehen? Habe ich schon, aber da wir da noch so viele Schulden hatten. Von was? Habt ihr ein Haus oder eine Wohnung? Ja, wir hatten ein Auto gekauft und die Wohnung war gekauft. Ja. Ja, ja, da ging das nicht. Ja. Habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht aufhören zu arbeiten, ansonsten stehen wir da. Ja, und dann, Gott sei Dank, der Chef hat gesagt, ja, kriegst erstmal eine Woche frei, regel das. Ja, und dann war meine Schwester erst eine Zeit lang bei uns am Wohnen. Ja, und dann ist sie doch nebenan eingezogen. Ja. Also die Schwester ist ein wichtiger Pfeiler in deinem Leben. Ja, ja. Und deswegen arbeite ich ja auch eigentlich ein paar Stunden immer mehr, weil sie kriegt das auch von mir bezahlt. Weil das sollen sie ja nicht umsonst machen. Ja. Ja. Ist das Fahren für dich auch so eine Art Leidenschaft, dass du sagst, mache ich das auch sehr gerne, ich fahre gerne Auto nachts? Ja, nicht so ganz, nein. Nee. Nein, nicht so ganz, weil es ist sehr mit Stress verbunden. Was ist der schlimmste Stress für dich? Der schlimmste Stress ist, wenn Baustellen sind und man muss dann so früh wie möglich dann wieder zurück sein, weil ich habe auch kein festes Fahrzeug für mich. Ja, und weil das alles zeitlich so ineinander greift, dann müssen wir dann immer zurück sein. Also immer, das hört man ja immer wieder, der Zeitdruck, unter dem ihr steht. Ja. Und das erklärt ja auch, wenn man manchmal auf der Autobahn so fährt, als LKW, als Pkw-Fahrer, hat man ja schon mal den Eindruck, dass die Lkw-Fahrer sehr, sehr gestresst Auto fahren. Das liegt aber wiederum daran, dass ihr von oben so viel Druck bekommt. Ja, ja, das geht auch nicht anders. Mhm. Allein, dass wenn die Autofahrer sich aufregen, wenn wir überholen. Mhm. Also das Überholen, das muss einfach sein. Mhm. Weil ich sehe, dass wenn ich dann strikt meine 80 nur fahre, dann bin ich eine halbe Stunde zu spät und das bringt nichts. Es gab ja mal die Überlegung, generelles Überholverbot für LKWs. Ja, dann wird das aber dem Chef zu Lasten gelegt und wäre für mich am besten. Wäre für dich am besten. Das heißt, eigentlich wäre das für euch Fahrer, wäre das gut, ne? Für uns Fahrer wäre das gut, ja. Dann hättet ihr viel weniger Druck und wahrscheinlich würden auch weniger Unfälle passieren. Ja, ja. Wie erklärst du dir, du bist ein Fachmann und das ist für mich interessant, das zu hören. Wie erklärst du dir, dass so oft Unfälle passieren, dass LKWs in ein Stauende rasen? Ja, das ist Unaufmerksamkeit. Allein wenn man, wo ihr schon drüber gesprochen habt, wenn man schon sieht, dass dann Fahrer dann während der Fahrt Zeitung lesen oder sich mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigen. Ja, oder Suppe kochen oder Cappuccino. Ja, ja. Das, weil das sind Sekunden, die man dann nicht auf der Straße guckt und... Denn eigentlich, wenn man immer auf die Straße guckt, so wie ich das als Pkw-Fahrer mache, sehe ich ein Stauende. Ja, ja. Ja, oder man ist dann halt überladen, ne? dann ist der Bremsweg auch ein bisschen weiter. Ja, aber das muss man eigentlich als Profi wissen, ne, und einkalkulieren. Ja, aber das Eigenkalkulieren ist gut, wenn man dann unter Zeitdruck steht. Ja, ja, klar. Also ich höre so daraus, dass du, wenn du die Möglichkeit hättest und genauso viel Geld verdienen würdest, wärst du raus aus dem Job. Dann wäre ich raus aus dem Job, ja. Hast du irgendeine andere Ausbildung noch gemacht zusätzlich, früher mal? Ich bin Koch gewesen. Ach, du bist Koch? Das ist eine ganz andere Richtung. Ja, ich hatte, bevor meine Frau ja gestorben ist, bin ich ja nicht nachts gefahren. Ja, da war ich vorher, bevor ich meine Frau kennengelernt hatte, war ich Koch gewesen. Ja, und da kam dann das erste Kind. Ja. Ja, und da habe ich gesagt, nee, das bringt nichts. Ich hatte am Wochenende an Arbeiten, war nachts an Arbeiten, ich hatte gar keine Familie mehr. Achso, da war der Job des Kochs noch belastender, zeitlich belastender als der des LKW-Fahrers. Ja, ja. Und fährst du nachts, weil das mehr Kohle gibt? Nein, nicht eigentlich wegen der Kohle, sondern damit ich dann für meine Kinder da sein kann. Achso, dann kannst du sie morgens nämlich zur Schule bringen und wieder zurückholen und abends um 8 Uhr gehen die dann ja schon bald, gehen die bald schlafen. Ja, dann gehen die schon schlafen. Wo bist du denn jetzt eigentlich im Moment? Ich bin in Xanten. In Xanten? Ja. Im schönen Niederrhein, ne? Ja. Ja. Und bist auch, stehst du gerade oder fährst du? Ich stehe. Ja. Weil immer wenn eure Sendung kommt, habe ich meine Pausenzeit. Ach so. Wie praktisch. Ja. Die Pausenzeit dauert wie lange? Ja, 45 Minuten. 45 Minuten, genau. Ja. Und dann ist aber auch auf die Sekunde, ne? Dann ist Schluss. Ja, ich bin jetzt eigentlich drüber, aber das muss ich dann irgendwie erklären, ja. Will ich dich nicht lange aufhalten mehr. Ja. Sag mir, gestatte mir noch eine Frage zu dem schlimmen Unglück in deiner Familie. Das muss ja damals für dich eine unfassbare Katastrophe gewesen sein, dass deine Frau tödlich verunglückt, du mit zwei Kindern und sie noch so jung. Ja, ich kam damit, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch damit zurechtkomme, aber... Könntest du dir eine neue Beziehung, Partnerschaft vorstellen? Nein. Nee. Ich möchte ganz für meine Kinder da sein, weil... kann nicht was anders und muss das irgendwann verarbeiten, das mit meiner Frau. Ja, ja. Ja, und ich wollte ja wegen dem Voranrufer auch. Ja. Die sollten da ruhig zur Krankenkasse gehen. Ja, weil die Krankenkasse wird das zahlen und sich das von der Berufsgenossenschaft wiederholen. Ich habe auch gerade so gedacht, das kann doch gar nicht sein, dass man die Leute so alleine lässt mit so einem schönen Unglück und dass da nicht richtige Hilfe organisiert wird. Irgendjemand muss das doch in die Hand nehmen da. Ja, die Krankenkasse wird das auf jeden Fall zahlen, weil die holt sich das wieder. Ja, guter Tipp. Hoffentlich hat Christine und Volker, haben dir noch zugehört. Stefan, da will ich dich jetzt nicht länger aufhalten, dann hast du noch mehr Stress, jede Minute zählt, ja. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, ich danke euch auch. Und wünsche dir für deine Familie alles Gute und dass du deinen Alltag weiterhin so gut geregelt bekommst. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Stefan. Und hier ist Silvia. Silvia ist 31. Hallo Silvia. Hallo Domian. Silvia, zu unserem Thema rufst du an. Genau. Warum? Ja, ich bin auch die Freundin eines LKW-Fahrers. Ja. Und unser Kind ist im LKW gezeugt worden, von Tierbesuch in Luxemburg. Wo ist es gezeugt worden? In Luxemburg. Irgendwo an der Tanke, oder was? Nee, auf dem Gelände von einer Firma, wo er übers Wochenende stehen musste. Und das war halt, er kam nicht nach Hause, rief mich an und sagte, ich kann nicht kommen übers Wochenende. Ja, und dann hat dann ein Bekannter spontan gesagt, komm, ich fahr dich runter und hat mich dann nachts um 12:30 runtergefahren. Ja. Und ja, mein Freund war ganz baff. Und da habt ihr gedacht, ach, machen wir mal ein bisschen Sex, wo ich schon hier bin. Genau, ja, und, kann man so sagen. Und schon wurde ein kleiner Mensch gezeugt. Richtig. Wann war das? Das war vor, 6,5 Monaten. Ach so frisch alles noch. Das heißt, der kleine Mensch ist noch gar nicht da. Nein, er kommt erst am 15. August, also ist der errechnete Geburtstermin. Das ist ja lustig. Und du konntest das genau rekonstruieren, das kann nur in der Nacht passiert sein, ja. Wie lange bist du denn mit deinem Liebsten schon zusammen? Knapp 7 Monate. Auch noch nicht so lange. Das ist noch nicht lange, nein. Du weißt doch, was du dich einlässt, ne? Ich weiß, worauf ich mich einlasse, genau. Wie lange fährt er schon LKW? Er fährt schon einige Jahre. Hm? Ich glaube, so 9 Jahre oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Er kommt also jeden Tag nach Hause, aber wenn er zu Hause ist, er schläft viel, weil er ja auch viel Ruhe braucht und fit sein muss fürs Fahren. Fährt er denn tagsüber? tagsüber und nachts. Er hat zwei Schichten. Ach so, oh, sehr anstrengend. Immer der Wechsel. Er ist auch jetzt gerade unterwegs und hört auch zu. Ah, wie heißt er denn mit Vornamen? Stefan. Stefan. Ja. Und wo ist Stefan unterwegs? Stefan ist jetzt auf dem Weg nach Gelsenkirchen. Und was fährt er für ein Auto? Auf dem Weg nach Kassel. Er fährt jetzt beladet Tankstellen. Er beladet Tankstellen? Ja. Wie beladet Tankstellen? Mit was? Ja, mit Diesel. Ach so. Er fährt mit einem Diesel. Ja, genau. Mit einem riesen Geschoss durch die Gegend. Richtig. Stefan, ist aber stolzer Vater bald. Und was für eine bombastische Geschichte. Ja. Dem, ist es ist ein Mädel? Es wird ein Mädchen. Ja, dem Mädchen irgendwann zu erzählen, da und da haben wir dich gezeugt. Genau. Und das hat er sich auch immer gewünscht, ein Mädchen, weil er hat schon einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Ja. Und er hat gesagt, er möchte gerne ein Mädchen, hat auf Anhieb geklappt. Das ist ja super, das ist ja super. Ist denn so eure Beziehung auch alles in Ordnung? Läuft gut? Ja, ich sag mal so, wenn er viel unterwegs ist, man wenig Kontakt so zueinander hat, wenn er schläft zu Hause oder sowas, gibt schon mal Zank, das ist normal, aber ansonsten läuft es super. Ich bin super glücklich und das hoffe er auch. Das hört der Stefan sehr gerne. Ich meine, das ist ja schon mal ein Vorteil, wenn er keine Fernfahrten mehr macht. Ja, bin ich auch sehr froh drüber, obwohl ich hätte es auch akzeptiert, wenn er gesagt hätte, er geht weiter in den Fernverkehr. Ja. Aber er hat gesagt, er möchte halt nichts verpassen von der Schwangerschaft. Ja. Und wohnt ihr denn schon zusammen? Wir sind direkt am ersten Tag, wo wir zusammenkommen, sind zusammengezogen. Ach, wo gibt's denn sowas? Am ersten Tag schon? Am ersten Tag. Ich bin seitdem nicht mehr weggegangen. Wir sind jetzt zusammen seit dem 24. Oktober 2008. Das klingt aber nach ganz großer Liebe. Ja. Wenn man am ersten Tag, nachdem man sich kennengelernt, wo habt ihr euch kennengelernt? Wir sind zusammen in die Grundschule gegangen. Ja, aber dann kennt ihr euch ja schon viel länger. Ja, wir haben aber keinen Kontakt mehr gehabt danach. Und wann hat's gefunkt? Und wie? Und wann hat's gefunkt? Am 24. Oktober. Ja, aber durch, ja, okay, aber... Er hat mich angeschrieben, es gibt ja hier diese Forenseiten Stay Friends und sowas. Und da hat er mich halt angeschrieben, irgendwann mal bei MSN. Ja. Ja, und er hat mich zum Kaffee eingeladen. Anderthalb Stunden später saß ich bei ihm und seitdem bin ich nicht mehr gegangen. Das ist ja verrückt. Das ist ja noch eine verrückte Geschichte. Ihr kennt euch so lange, es ist nichts passiert. Ja. Dann schreibt man sich an, trinkt Kaffee und zieht schon sofort zusammen. Ja. Hast du denn so in all den Jahren immer wieder mal an ihn gedacht? Ja, wir haben uns vor 5 Jahren mal getroffen und dann war er bei mir zum Kaffee, aber da hat es nicht gefunkt. Klar denkt man mal so an die alte Schulzeit, an Klassenkameraden oder was, aber so, dass es gefunkt hätte, das war nicht. Das kam erst an diesem Tag. Ich habe ihn gesehen, habe gesagt, das ist der Mann. Kannst du sagen, ich meine, das ist immer sehr schwer, aber kannst du für dich sagen, warum und was da gefunkt hat? Nee. Nee, kann man nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Verrückt, ne? Kann man nicht. Das ist Wahnsinn. Vor allem, er hat mich an einem Tag, also ich bin noch verheiratet, muss ich dazu sagen. Ja. Und ich habe mit meinem Mann, mit meinem noch Ehemann, wirklich einen Griff ins Klo gemacht, auf Deutsch gesagt. Und er kam wirklich an einem Tag, ihm ging es schlecht, mir ging es schlecht. Und dann hat er mich angeschrieben und ja. Und von dem Tag an. Wir hatten ja gerade schon das Thema heiraten, wenn ihr mal heiraten würdet wollen. Ja. Wäre das eine Option, das irgendwo auf der Autobahn zu machen? Also drüber nachgedacht haben wir noch nicht, aber ich weiß ja nicht, was er darüber denkt, wenn er das jetzt hört. Stefan, finde ich eigentlich nicht schlecht, wenn man aus der Branche kommt und ihr habt so eine tolle Geschichte da mit der Kleinen, die ist da gezeugt worden und dann vielleicht eine Eheschließung in so einer Kapelle oder gar die Hochzeitsfeier auf irgendeinem Autohof, finde ich auch nicht schlecht. Vorstellen könnte ich es nicht. Ja, finde ich auch nicht schlecht, also sollte man drüber nachdenken. Ja. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass die Kleine schön fit und gesund zur Welt kommt. Genau. Ne? Und dass es euch beiden in eurer Beziehung weiterhin so sensationell gut geht und das gut läuft. Das hoffe ich. Also er ist wirklich meine absolute große Liebe. Darf ich noch was sagen? Ja, ganz schnell. Schatz, ich liebe dich ganz, ganz doll. Der Stefan fährt jetzt gerade Schlangen auf der Autobahn vor Glück. Ich glaube ja, er hat mir gerade schon eine SMS geschickt, dass ich verrückt bin. Silber, ich muss Schluss machen. Euch beiden alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank, Domian. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, das war's heute in der Technik. Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr rein wir uns live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien und offenen Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.